Wir gehen hier nur durch, verzeihen Sie. Wir kommen hier nicht noch einmal vorbei. Wir sind nur Gäste, und es ist uns einerlei. Vielleicht war's Zufall oder auch geplant, wer kann das wissen, ist ja auch egal. Was auch geschieht, geschieht gewiss nicht noch einmal. Sie brauchen uns nicht zu beachten, und wenn doch, vergessen Sie uns gleich, das ist schon recht. Wer nicht mehr wiederkommt, ist weder gut noch schlecht. Sie sehen uns nie mehr, wir sind für Sie ganz sicher folgenlos und ungefährlich. Wir gehen vorüber, an uns ist jegliche Freundlichkeit verloren und ganz entbehrlich.